schauen. Viel zu spät erst abgenabelt und uns zu oft abgeschaut. Unsere Träume unterbrochen, unsere Ziele weit entrückt. Wir sind zu lang zu Kreuz gekrochen. Es wird Zeit, dass uns was glückt. Heute haben wir die Wahl.